haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Stromschlag, erster Teil. In der Garage von Herrn Salzmann standen eine Unmenge älterer und ältester elektronischer Geräte herum. Von Röhrenradios über alte Plattenspieler bis zu Kaffee- und Waschmaschinen. Mein neuer Klient zeigte mir einige der Geräte. In einer Ecke stand auch ein Klimagerät, das aber im Gegensatz zu all den anderen Geräten noch funktionstüchtig war. Ich repariere alles. Oder versuche es zumindest. Geräte, die sonst entsorgt würden. Uralte Geräte, die den Menschen ans Herz gewachsen sind. Gestern zum Beispiel kamen einer alten Frau die Tränen, als ich ihr den Mixer demonstrierte, den sie mir vor einer Woche gebracht hatte. Er läuft wieder einwandfrei. Sollten Sie ein defektes Gerät herumstehen haben, bringen Sie es mir. Ich werde es reparieren. Kostenlos, versteht sich. Ehrlich gesagt bevorzuge ich im Moment ein Honorar. Solange meine Espressomaschine noch funktioniert und mein alter Telefonbeantworter fröhlich blinkt, bin ich ein zufriedener Mensch. Leider bin ich etwas knapp bei Kasse. Die meisten Menschen, die zu mir kommen, können sich keine hohe Reparaturrechnung leisten. Deshalb kann ich meine Arbeit nur selten in Rechnung stellen. Mit anderen Worten, ich soll umsonst für Sie arbeiten. Nein, nicht umsonst. Ich habe über ein Dutzend Gutscheine diverser Lebensmittelgeschäfte gesammelt, im Wert von 600 Franken. Wenn sich der Fall in ein paar Stunden aufklären lässt, dann könnten wir ins Geschäft kommen. Jemand will mich geschäftlich und privat ruinieren. Und wie stellt dieser jemand das an? Er hat eine Kaffeemaschine, die ich reparierte, manipuliert. Ein Stromschlag hat einen älteren Mann beinahe getötet. Jetzt droht mir seine Tochter mit einer Strafanzeige. Und Sie sind sich sicher, dass Sie keinen Fehler machten? Ich teste jedes Gerät ausgiebig. Das ist undenkbar, dass es unter Strom stand, ohne dass ich es bemerkt hätte. Wer sollte an dem Gerät manipuliert haben? Jemand, der hier in die Garage eingedrungen ist. Das Tor stand tagsüber meist offen, weil es hier drin sehr warm wird. Ich habe mir dieses Klimagerät angeschafft, damit in Zukunft niemand während meiner Abwesenheit an die Geräte ran kann. Jemand soll Sie beobachtet haben und als Sie nicht in der Garage waren, hat er eine Kaffeemaschine unter Strom gesetzt und sich verkrümelt. So etwa muss es geschehen sein. Ich glaube, ich verzichte auf all die Gutscheine. Aber wenn die mich vor Gerichtsherren droht, mir eine Anklage wegen fahrlässiger Körperverletzung. Haben Sie wenigstens einen Verdacht, wer Sie geschäftlich schädigen möchte? Ja, ein Nachbar. Ein junger Deutscher, der vor 2 Monaten eingezogen ist und sich ständig darüber beschwert, dass ich die Garage fremd nutze. Er findet nur selten einen Parkplatz und kriegt deshalb eine Parkbuße nach der anderen. Am liebsten möchte er meine Garage, aber die kriegt er nicht. Er ballte eine Faust und schlug damit ein Luftloch. Nachdem er mir den Namen des Nachbarn verraten hatte und mir auch die Adresse des geschädigten Mannes diktierte, ging er nach oben in seine Wohnung und kam mit den Einkaufsgutscheinen zurück. Sie schienen alle noch gültig zu sein. Ich steckte sie ein und klingelte bei dem Deutschen, der aber nicht zu Hause war. Dafür ließ mich eine Frau ein, die mir sogleich ein Glas Eistee anbot. Sie trinken keinen Eistee? Nein. Kann man so überleben? Ich kann mir das nicht vorstellen. Aber ungekühlt ist er nur halb so gut. Deshalb bin ich ja so froh, dass Sie so schnell kommen konnten. Haben Sie kein Werkzeug dabei, um den Kühlschrank zu reparieren? Ich bin ein Kühlschrankflüsterer. Ich repariere mit meinen geistigen Kräften. Und das funktioniert? Unter was für Symptomen leidet der Kühlschrank? Er kühlt nicht mehr richtig. Auch wenn ich voll aufdrehe, er bleibt lauwarm. Ich kenne einen Spezialisten, der sich das Gerät vornehmen könnte. Ich dachte, Sie seien der Spezialist. Nicht ganz, nicht ganz. Mein Name ist Philip Maloney. Ich bin Privatdetektiv. Das darf nicht wahr sein. Dieser Hornochse, lässt er mich tatsächlich beschatten? Hat der Hornochse auch noch einen bürgerlichen Namen? Ich war mit diesem Hornochsen ein Jahr zusammen. Ich will nichts mehr von ihm wissen. Ich bin jetzt mit Florian zusammen. Sagen Sie ihm das. Wenn Sie hier wohnen, wissen Sie sicherlich auch einiges über den Nachbarn. Zum Beispiel Urs Salzmann. Salzmann? Ist das der Bastler? Genau der. Er geht Florian auf den Keks, weil er gerne seine Garage möchte. Es ist praktisch unmöglich, in dieser Gegend nach 18 Uhr einen freien Parkplatz zu finden. Herr Salzmann repariert elektronische Geräte. Er könnte Ihren Kühlschrank reparieren. Das fehlte noch. Er war sehr unfreundlich, als ihn Florian bat, ihm die Garage zu überlassen. Aber Florian wird die Hausverwaltung einschalten. Dann werden wir sehen. Hat er Salzmann vielleicht gedroht? Mein Florian droht niemandem. Jetzt aber mal im Ernst. Sie sind doch kein Privatdetektiv. Sind Sie vielleicht im Auftrag einer Freikirche unterwegs? Ich gehöre den 7 Kühlelementen an. Wir fordern einen menschenwürdigen Umgang mit Kühlschränken. Wenn Sie nicht sofort gehen, dann rufe ich die Polizei. Eine letzte Frage noch. Kennt sich Ihr Freund mit Strom und Elektronik aus? Florian überlässt alles, was mit Strom zu tun hat, mir. Er schraubt nicht mal eine Glühbirne ein. Als Kind hat er einen Schlag gekriegt. Seither hat er einen Heidenrespekt vor jeder Steckdose. Jetzt aber auf Nimmerwiedersehen, Herr, was auch immer Sie sind. Sie begleitete mich zur Wohnungstür und schloss diese lautstark und mehrfach zu, als ich im Treppenhaus stand. Wenn es stimmte, dass ihr Freund die Finger von Geräten ließ, die mit Strom liefen, dann hatte sich der Verdacht meines Klienten erledigt. Er wollte das allerdings nicht glauben. Das sagt sie doch nur, weil sie genau weiß, was er getan hat. Sie müssen ihn beschatten. Wenn Sie sehen, wie er eine Glühbirne wechselt, dann müssen Sie das fotografieren. Was ist übrigens mit dem Kühlschrank? Haben die beiden Geld für eine Reparatur? Ich tippe auf das Kühlelement, aber ich glaube kaum, dass die beiden sie in die Wohnung lassen. Wir müssen ihm eine Falle stellen. Sie könnten in die Wohnung eindringen und alle Glühbirnen rausschrauben und alle Geräte vom Strom nehmen. Dann wird sich zeigen, ob er wirklich jedes Kabel seiner Freundin überlässt. Ich dringe selten in fremde Wohnungen ein und wenn, dann nur gegen Bares. Ich werde einen Kredit aufnehmen, das ist es mir wert. Dieser Deutsche muss überführt werden. Er klatschte begeistert in die Hände. Ich machte ihn darauf aufmerksam, dass die Banken nicht ewig geöffnet waren. Worauf er etwas murmelte, das wie Kreditlimite klang und das auch meinem Bankberater gern und oft über die Lippen kam. Ich fuhr zurück in mein Büro. Stunden später schaffte ich es, den geheimnisvollen Deutschen zu einem Gespräch zu überreden. Weshalb wollten Sie wissen, ob ich mit elektronischen Geräten umgehen kann? Ach, einfach so. Ich habe gehört, dass jüngere Menschen zu nichts mehr taugen und wollte mich bloß vergewissern, ob es tatsächlich so ist. Er behauptet, dass er Privatdetektiv ist. Brauchen die keinen offiziellen Ausweis? In diesem Land darf sich jeder Privatdetektiv nennen. Tatsächlich? Ja. Dann könnte ich so etwas als Nebenerwerb machen. Wie sieht denn das steuertechnisch aus? Miserabel. Sie verdienen nichts und bezahlen dafür auch noch Steuern. Das geht doch gar nicht. Wir leben hier in der Schweiz. Das ist ein Steuerparadies. Für die Reichen und noch Reicheren. Erzählen Sie uns endlich, was Sie von uns wollen. Sie haben Ihren Nachbarn Herrn Salzmann in der Garage beobachtet. Klar habe ich das. Ich will bei der Hausverwaltung vorstellig werden und beweisen, dass die Garage zweckentfremdet wird. Die Garage darf nur für Fahrzeuge benutzt werden? Sonst würde sie nicht Garage heißen, das ist doch logisch, oder? Waren Sie auch in der Garage? Wieso sollte ich? Mit einem Teleobjektiv kann ich alles beobachten, ohne reinzugehen. Und was haben Sie gesehen? Moment. Gibt es in der Garage illegale Aktivitäten? Prostitution, Menschenhandel, Drogenmissbrauch? Weder noch. In der Garage werden elektronische Geräte repariert. Vor ein paar Tagen war deine Frau. Sie ging in die Garage. Leider musste ich danach zur Arbeit, aber ich glaube nicht, dass die Frau befugt war, die Garage zu betreten. Haben Sie die Frau geknipst? Nein. Aber sie sah gut aus. Groß und schlank und dunkle Haare. Seit wann stehst du auf Dunkelhaarige? Die Frau hat mir nur theoretisch gefallen. Du gefällst mir praktisch. Was ist eigentlich aus Ihrem Kühlschrank geworden? Ich habe einen Experten kommen lassen. Er sagt, dass es sich nicht lohnt, den Kühlschrank zu reparieren. Das sagen alle. Aber so hält man die Wirtschaft in Schwung. Morgen kaufen wir uns einen neuen. Mein Klient hätte sich bei diesen Worten vermutlich in eine Furie verwandelt. Ich blieb ganz ruhig. Schließlich hatte ich jetzt einen neuen Anhaltspunkt. Und der war groß, schlank und dunkelhaarig. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Stromschlag, erster Teil. haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Stromschlag, zweiter Teil. Was bisher geschah? In seiner Garage repariert Herr Salzmann alte elektronische Geräte. Eines dieser Geräte steht plötzlich unter Strom und tötet beinahe einen seiner Kunden. Salzmann glaubt an Sabotage und vermutet einen jungen Deutschen dahinter, der ihm die Garage streitig macht. Maloney findet heraus, dass sich der Mann vor Stromschlägen fürchtet. Da er aber Salzmanns Garage beobachtete, fiel ihm auf, dass eine gut aussehende Frau eines Tages die offenstehende Garage betreten hat. Mein Klient teilte mir am nächsten Morgen mit, dass er seine Mutter erfolgreich angepumpt hatte und ich weiter für ihn arbeiten könne. Frohen Mutes ging ich ausgiebig frühstücken und machte mich auf den Weg zu dem Mann, der beinahe an einem Stromschlag gestorben war. Mein Vater ist gestern verstorben. Er ist in den Spätfolgen des Stromschlags gestorben. Die genaue Todesursache wird noch untersucht. Man hat ihn tot auf einer Parkbank gefunden. Sie sind Hochstrassers Tochter? Ja. Dann sind Sie es, die Herrn Salzmann vor Gericht bringen möchte. Allerdings. Er hat durch eine unsachgemäße Reparatur meinen Vater beinahe getötet. Wenn sich herausstellt, dass der Stromschlag sein Herz schädigte, dann muss der Mann ins Gefängnis. Er behauptet, dass jemand anders die Kaffeemaschine manipuliert haben muss. Behaupten kann er viel. Ich werde diesen Fall nicht ruhen lassen, bis die Wahrheit ans Licht gekommen ist. Dann könnten wir uns zusammentun. Weshalb sollte ich mich denn mit Ihnen zusammentun? Weil ich Privatdetektiv bin und nichts Gescheiteres zu tun habe, als nach der Wahrheit zu suchen. Ich überlasse das lieber der Polizei und den Gerichten. Die hiesige Polizei kennt sich nur in Kreuzworträtseln aus, nicht aber, wenn es um Mord und Totschlag geht. Die Polizei hat die Kaffeemaschine mitgenommen. Ein Bekannter von mir hat sie sich angesehen und gesagt, dass die Maschine durch einen Defekt im Netzteil unter Strom gesetzt wurde. Wurde beim Einschalten der Maschine die Sicherung nicht rausgehauen? Doch, aber es kam trotzdem zu einem Stromschlag. Dafür ist dieser Salzmann verantwortlich. Sie war nicht davon abzubringen. Da sie eher klein und eher blond war, schien sie nicht jene Frau zu sein, die der Deutsche in Salzmanns Garage gesehen hatte. Mein Klient zeigte sich alles andere als erfreut über die neueste Entwicklung. Das ist eine Katastrophe. Wenn der Mann tatsächlich an den Spätfolgen des Stromschlages gestorben ist, dann droht mir zumindest eine bedingte Gefängnisstrafe. Wir müssen herausfinden, wer ein Interesse daran gehabt hat, den alten Herrn Hochstrasser zu töten. Sie glauben, dass es ein Mordanschlag war? Weshalb sollte sich sonst jemand die Mühe machen, ein Netzteil zu manipulieren? Ich glaube, ich tauche unter. Mit dem Geld, das ich von meiner Mutter gekriegt habe, kann ich 1 bis 2 Monate ins Ausland. Und was wird aus meinem Honorar? Sie haben bis jetzt nichts geleistet. Ich will auch die Gutscheine zurückhaben. Ja, ich werde Ihnen gleich ein paar Elektrogeräte um die Ohren schlagen. Wenn ich ins Gefängnis muss, dann kriegt der Deutsche die Garage. Das wäre ein Triumph für ihn. Vielleicht war es seine Freundin. Die kennt sich doch aus mit Steckdosen und Kabeln. Genau, Maloney, es muss seine Freundin gewesen sein. Baumann behauptet, dass eine große, dunkelhaarige, schlanke Frau in ihrer Garage war. Dieser Lügner. Die haben sich einen Plan ausgedacht. Seine Freundin hat das Gerät manipuliert und er behauptet, eine Frau gesehen zu haben, die ganz anders aussieht als seine Freundin. Und wenn es die Frau tatsächlich gibt, mit einem kleinen Vorschuss in der Tasche könnte ich das herausfinden. Nichts da. Ich bezahle nur noch auf Erfolgsbasis. Er verschränkte seine Arme und ich schüttelte den Kopf. Doch die Geschichte ließ mir keine Ruhe. Da ich herausfinden musste, wer am Tode von Hochstrasser interessiert gewesen sein könnte, tat ich, was ich in solchen Situationen immer tue, die Nachbarn befragen. Informationen möchten Sie? Über meinen verstorbenen Nachbarn? So ist es. Und was bringt dabei für mich heraus? Eine Packung Vogelfutter und ein freundschaftlicher Händedruck. So geht das nicht. Sie wollen etwas von mir und ich will etwas von Ihnen. 100 Franken und Sie kriegen, wonach Sie suchen. Also gut, gut, 100 Franken hier. Nehmen Sie. Hochstrasser saß den ganzen Tag nur vor dem Fernseher und hat Bier getrunken. Das Bier ließ er sich frei Haus liefern. Ich bin arbeitslos. So viel Bier, wie der trank, könnte ich mir nie leisten. Hochstrasser war Alkoholiker. Darauf wette ich. Er hatte deswegen auch immer wieder lautstark mit seiner Tochter gestritten. Ging es bei den Streitereien nur um den Bierkonsum des Vaters? Die Wände sind dünn. Mit einem zusätzlichen Hunderter werden sie noch ein wenig dünner. Ich werde gleich alle Fenster öffnen und ihre Vögel den Katzen zum Fraß freigeben. Ohne die Vögel würde ich in tiefste Depressionen verfallen. Aber die Tiere kann man nicht umsonst halten. Und ich muss mich auch von irgendetwas ernähren. Dann ernähren sie sich von irgendetwas, aber nicht von meinem sauer verdienten Geld. Worüber hat sich Hochstrasser mit seiner Tochter gestritten? Es hat ihm nicht gepasst, dass seine Tochter mit einer anderen Frau rummacht. Hochstrassers Tochter ist eine Lesbe. Das hat er ihr vorgeworfen. Haben Sie die Freunde der Tochter zu Gesicht bekommen? Nein, ich habe auch die Tochter kaum je gesehen. Ich hörte sie nur, wenn sie ihren Vater anschrie. Und das kam regelmäßig vor. Der Hochstrasser hörte schlecht. Er trug zwar ein Hörgerät, hat es aber nicht eingeschaltet, weil er Energie sparen wollte. Die Batterien kosten doch nichts. Ich glaube, der wollte einfach nichts mehr hören. Kann ich gut verstehen. Er fragte mich, ob ich auch an Neuigkeiten über andere Nachbarn interessiert wäre. Ich winkte ab und verabschiedete mich von den Vögeln mit einem lauten Miau. Der Nachbar sah mich böse an und ich ging. Bei der Polizei kannte man sich mit schrägen Vögeln aus. Einer war gerade mit einem Mordfall beschäftigt. Üble Sache, Maloney. Ein Mann, der tot auf einer Parkbank gefunden wurde. Die Obduktion hat ergeben, dass er vergiftet worden ist. Hochstrasser ist vergiftet worden. Sie kennen den Mann. War er Ihr Klient? Und hat aus einer ihrer Tassen Kaffee getrunken. Hochstrasser hat vor ein paar Tagen einen Stromschlag erlitten. Ich habe davon gehört. Eine defekte Kaffeemaschine. Die Leute unterschätzen die Gefahren, die im Haushalt lauern. An keinem anderen Ort verunglücken derart viele Menschen. Sie fallen von der Leiter, stolpern über den Teppichrand oder holen sich einen Leistenbruch, weil sie unbedingt den Fernseher selber aufstellen wollen. Ich habe ein Buch gelesen. Über Haushaltunfälle oder über Männer, die vergiftet auf Parkbänken liegen? Die Menschen fühlen sich zu sicher in ihren eigenen Wänden. Deshalb werden sie unvorsichtig und schon verbrühen sie sich die Haut oder essen verdorbenes Fleisch. Hat Hochstrasser verdorbenes Fleisch gegessen? Ein Cocktail verschiedener Pflanzengifte aus der Hausapotheke der Natur. Theoretisch kann er sich selber vergiftet haben. Hochstrasser soll sich selber einen Cocktail aus Pflanzengiften gemixt und auf der Parkbank getrunken haben. Der Tote hatte über 2 Promille Alkohol im Körper. Da sehen Sie mal, wie Sie eines Tages enden können, Maloney. Wir werden zuerst die Giftstoffe analysieren, danach in unseren Computer eingeben und dieser wird uns mitteilen, ob ein ähnlicher Giftmord schon einmal vorgekommen ist. Wir werden den Fall auch nachstellen. Ein Kollege hat bereits damit begonnen, eine Kiste Bier leer zu trinken. Anstelle des Giftes verwenden wir Kamillentee. Die Parkbank haben wir abmontiert und in den Hof des Polizeipräsidiums gestellt. Jetzt warten wir nur noch darauf, dass das Wetter und die Tageszeit identisch sind. Die Tageszeit ist kein Problem. Unser Computer hat berechnet, dass sie einmal täglich identisch ist. Das Wetter aber ist leider komplett anders. Das bringt unsere ganze Versuchsanordnung durcheinander. Offenbar orientierte sich die hiesige Polizei an Fernsehserien, in denen unzählige Kriminaltechniker irgendwelche Fasern analysierten und Schusswinkel nachstellten. Ich orientierte mich an meinem Verstand und der sagte mir, dass Giftmorde meistens weiblich sind. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Stromschlag, 2. Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Der Stromschlag, 3. und letzter Teil. Was bisher geschah. Maloneys Klient repariert elektronische Geräte. Eine Kaffeemaschine soll durch einen Stromschlag einen seiner Kunden beinahe getötet haben. Maloney soll herausfinden, wer das Netzteil manipuliert hat. Ein verdächtiger Nachbar behauptet, eine Frau gesehen zu haben, die sich an der Kaffeemaschine zu schaffen machte. Als Maloney den geschädigten Kunden aufsuchen will, erfährt er, dass dieser in einem Park tot aufgefunden worden ist. Er ist vergiftet worden. Klient war derart begeistert über die neueste Entwicklung, dass er mich zum Essen einlud. Die Würstchenbude stand in der Nähe seiner Garage und sie offerierte so ziemlich alles, was an ungesunden Lebensmitteln verfügbar ist. Ich entschied mich für eine fetttriefende Bauernbratwurst, während er sich an einem halben Brathähnchen gütlich tat. Danach standen wir noch eine Weile an der improvisierten Theke. Ich kann es immer noch nicht fassen. Der Mann ist vergiftet worden. Was für eine schöne Nachricht. Deswegen sind Sie noch nicht aus dem Schneider. Nicht? Was kann man mir noch anhaben? Nach wie vor den Stromschlag. Aber das ist doch jetzt nicht mehr relevant. Der Mann ist vergiftet worden. Alles andere ist doch nur noch zweitrangig. Kennen Sie sich mit Giftpflanzen aus? Na, Pflanzen interessieren mich nicht. Ich kann nicht mal die Bäume voneinander unterscheiden. Ich finde all die verschiedenen Arten vollkommen überflüssig. Ein Baum, ein Strauch, eine Blume, das würde doch reichen. Ich könnte für Sie den Mörder von Hochstrasser überführen. Danke, aber das interessiert mich nicht. Ich werde meiner Mutter das Darlehen zurückgeben. Und was ist mit deinem Honorar? Sie arbeiten auf Erfolgsbasis. Noch haben Sie nicht herausgefunden, wer die Kaffeemaschine manipuliert hat. Und eigentlich ist das jetzt auch nicht mehr gut. Die steuern direkt auf den Wurststand zu. Vielleicht wird er geschlossen. Wir gehen jetzt besser. Er zeigte auf den Polizeiwagen, aus dem ein mir wohlbekannter Mann stieg. Mein Klient blieb wie angewurzelt stehen, als er sah, dass der Polizist seine Dienstwaffe im Anschlag hielt. Im Namen der manipulierten Kaffeemaschine, Sie sind verhaftet. Aber ich bin unschuldig. Fragen Sie Philip Maloney. Sie stehen im dringenden Verdacht, in einem Park eine Kaffeemaschine vergiftet zu haben. Sie bringen wieder einmal alles durcheinander. Ruhe, Maloney. Ich leite die Ermittlungen. Ich habe mir alles genau aufgeschrieben. Hier, auf diesem Zettel. Auch mit einem Bein bist du noch flink, Kollege Hink. Zum Jubiläum nur das Beste. Wir schenken dir eine kugelsichere Weste. Nein, das sind Internas. Das sind Internas. Ah, ja, hier ist es. Salzmann, Urs. Versuchte fahrlässige Tötung und Mord an ein und derselben Person. Sie sind verhaftet. Auf der Stelle. Helfen Sie mir, Maloney. Das ist ein Justizirrtum. Was liegt konkret gegen Herrn Salzmann vor? Herr Salzmann wollte vertuschen, dass er Hochstrassers Kaffeemaschine unter Strom gesetzt hat. Er hat Hochstrasser vergiftet, um den Verdacht von sich wegzulenken. Die Analyse des Giftes hat eindeutig ergeben, dass bereits vor 23 Jahren im Tirol ein ähnlicher Mord verübt wurde. Damals hieß die Täterin Salzhammer. Frieda. Sie verhaften Herrn Salzmann, weil er Salz im Namen hat. Es gibt eindeutig eine Korreligion, eine Korrelation oder so ähnlich, zwischen dem Namen der Mörder und deren Tatwaffe. Einsilbige Mörder benutzen Schusswaffen, mehrsilbrige neigen zu raffinierteren Methoden. Sie haben wieder mal ein Buch gelesen. Nein, das steht im Internet. Auf der gleichen Seite findet man einen interessanten Aufsatz darüber, weshalb Außerirdische die Kennedy-Brüder erschossen und dass im Erdinneren eine intelligente Tierart lebt, die sich via MMS oder SMS mit uns unterhält. Haben Sie noch nie eine fehlgeleitete SMS erhalten in einer seltsamen Sprache, zum Beispiel Oi Schnuggibuzzi, Bischimgarte? Das sind die Tiere im Erdinneren. Kann man eigentlich vor Gericht erwirken, dass man von einem geistig normalen Polizisten verhaftet wird? Mein Klient wurde daraufhin unsanft abgeführt und ebenso unsanft auf den Hintersitz des Polizeiautos verfrachtet. Da 2/3 aller Morde von Bekannten oder Verwandten des Opfers ausgeführt wurden, besuchte ich am Abend die Tochter des Toten. Sie lebte in einer schönen großen Wohnung mit Blick auf eine hügelige Landschaft. Ihre Freundin war weder groß, noch schlank, noch dunkelhaarig. Der Mörder meines Vaters ist verhaftet worden. Jetzt kann ich wieder ruhig schlafen. Es gibt keinerlei Beweise oder Indizien, die für Salzmann als Täter sprechen. Keinerlei Beweise? Nein. Er hat meinen Vater mit einem Stromschlag töten wollen. Aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht ist er verrückt. Du solltest dich nicht so weit hinauslehnen. Einen Menschen des Mordes zu bezichtigen, ist starker Tobak. Sie sind die Lebenspartnerin von Frau Hochstrasser. Stört Sie das? Mich nicht, aber Frau Hochstrassers Vater passte das ganz und gar nicht. Was erzählen Sie da? Ein Nachbar hat alles mitbekommen. Du hast mir nie gesagt, dass du Stress mit deinem Vater hast. Wegen unserer Beziehung? Mein Vater hörte nicht gut. Er hat jahrelang getrunken. Es ging ihm gesundheitlich schlecht. Deshalb war er manchmal aufbrausend. Hat er Ihnen nicht gesagt, dass er keine Lesbe als Tochter möchte? Dass Sie sich entscheiden müssen, entweder die Freundin oder er? Das ist eine Unverschämtheit. Vielleicht hast du deinen Vater nicht richtig gekannt. Das geht uns allen so mit unseren Eltern. Jetzt fängst du auch noch an. Willst du mir etwa den Mord an meinen Vater anhängen? Dein Vater wurde nicht umgebracht. Er wurde vergiftet. So etwas nennt man gemeinhin Mord. Nicht, wenn er das Gift freiwillig. Was redest du da? Mein Vater hätte sich nie im Leben umgebracht. Ich habe seine Sachen durchgeschaut. Du hast mich darum gebeten. Ja, weil mir das doch alles zu nahe geht. Ich habe ein Buch gefunden. Ah, dieser Satz kommt mir in ähnlicher Form bekannt vor. Sie lösen nicht zufällig Kreuzworträtsel. Was für ein Buch! Mein Vater besaß keine Bücher. Deshalb ist es mir auch aufgefallen. Pflanzengifte und deren Wirkung. Einige Seiten sind umgeknickt. Ich vermute, wenn man all die Gifte, die auf diesen Seiten beschrieben werden, zusammenmixt, kommt der Giftcocktail raus, der deinen Vater getötet hat. Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Könnte nicht dieser Salzmann das Buch in der Wohnung meines Vaters deponiert haben? Vielleicht hat Ihr Vater zuvor schon versucht, sich umzubringen, indem er eine Kaffeemaschine so manipulierte, dass sie unter Strom stand, wenn er sie einschaltete. Aber warum sollte sich mein Vater umbringen? Die Frage hing dick und schwer im Raum und harrte eine Antwort, die vielleicht nie kommen würde. Ich ließ die beiden Frauen ratlos zurück. Am nächsten Morgen informierte ich die Polizei. Mein Klient saß müde im Polizeipräsidium. Zu meiner Überraschung war auch der deutsche Nachbar anwesend. Üble Sache, Maloney. Durch einen Softwarefehler wurden die Fingerabdrücke auf dem Netzteil der Kaffeemaschine nicht erfasst. Ich wurde erst vor einer Stunde darüber informiert, dass lediglich ein Fingerabdruck gefunden wurde. Und der ist eindeutig dem Opfer zuzuweisen. Das Netzteil der Kaffeemaschine war in Ordnung. Ich glaube nicht, dass ich es überhaupt berührt habe. Das Problem lag bei der Brüheinheit. Als Herr Hochstrasser die Maschine abholte, haben Sie sich da mit ihm über das Netzteil unterhalten? Er wollte wissen, ob man die Maschine zwingend vom Strom trennen müsse, wenn man sie auseinandernahm. Ich sagte ihm, dass jedes elektronische Gerät eine Netzspannung aufweist, die im schlechtesten Fall tödlich sein kann. Aber das erzähle ich allen Kunden. Dann ist der Fall gelöst, Maloney. Hochstrasser hat sich mit einem Stromschlag vergiftet und anschließend mit einer Kaffeemaschine Selbstmord begangen. Heißt das, dass er freikommt? Das ist schlecht. Das ist ganz, ganz schlecht. Der Vermieter hat mir nämlich zugesichert, dass ich meinen Wagen während der Haftzeit vor der Garage parken darf. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie dürfen Ihren Wagen von 19 Uhr bis morgens um 6 Uhr vor meine Garage stellen. Und was ist mit dem Wochenende? Das kostet extra. Wie viel möchten Sie für den Parkplatz? 500 Franken im Monat. Das ist Wucher. Das bezahle ich nicht. Ich glaube, ich muss nach diesem nervenzehrenden Erlebnis zur Kur. Leider geht das ins Geld. Ich werde Ihnen das Erfolgshonorar in Raten überweisen, Mann. Man kann mich nicht leasen. Apropos leasen, Maloney. Ich habe ein Buch gelesen. Auch das noch. Das war doch gut. Irgendwie originell. Vielleicht sollte ich einen Band mit Amorphen veröffentlichen. Amorphen? Sind das Blumenkübel? Jetzt fällt es mir ein. Amorphismen. Das klingt wie eine Krankheit. Amorphismus ist Gestaltlosigkeit. Was gut zu ihm passt. 400 Franken, inklusive Samstag und Sonntag. Einverstanden. Schicken Sie mir einen Vertrag. Sie benötigen keinen Vertrag. Sie haben den besten Zeugen, den man sich wünschen kann. Einen amorphen Zeugen. Die alte Mund, Maloney. Ich habe einen eigenen Parkplatz. Ich kann mein Glück noch gar nicht fassen. Kann ich die Stadt oder den Staat verklagen für die Freiheitsberaubung? Mir wurde eine Nacht meines Lebens gestohlen. Sie sollten das von einer positiven Seite aus betrachten, Herr Salzmann. Dieses Erlebnis wird Sie daran hindern, in Ihrem Leben ein Verbrechen zu begehen. Ich hatte nie vor, in meinem Leben ein Verbrechen zu begehen. Sehen Sie, diese eine Nacht hat sogar rückwirkend eine Wirkung. Ist das nicht faszinierend? Mein Klient versuchte vergeblich zu ergründen, was der kreuzworträtsellösende Polizist damit sagen wollte. Vor dem Polizeipräsidium erinnerte ich meinen Klienten noch einmal an die Abmachung, worauf er mir grimmig ein paar Hunderte aushändigte. Die Wahrheit über die große, schlanke, dunkelhaarige Frau hatte ich nie erfahren. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Stromschlag, dritter und letzter Teil. Schauspieler sind sie, der Michael Schacht als Philipp Meloni, Jodo Gsädel als Polizist, Sandra Moser als Rahel Zimmerli, der Peter Fischli, der Urs Salzmann gespielt, Monika Scherer, Clara Rudolf, Karin Freit, Bia Hofstrasser, der Dilbert Strahl-Schäfer als Florian Baumann und als Nachbar.